Seid ihr still in unser Tal gezogen, und alle Herzen öffnen sich euch weit. Hier findet ihr nach heißem Kampfeswogen die Friedensstätte, die euch längst bereit. Hier findet ihr nach heißem Kampfeswogen Friedenstätte, die euch längst bereit. Es harren viele Hände euch zu warten, sanft zu lindern euer Schmerzen Glut. Und unser Tal grüßt wie ein Gottesgarten, und unsere Wälder rauschen Mut nur Mut. Und unser Tal grüßt wie ein Gottesgarten, und unsere Wälder rauschen Mut nur Mut. Aus euren Augen soll es fröhlich strahlen, denn eure Wunden sind ja euer Ruhm. Das deutsche Volk preist euch zu tausend Malen und neigt sich tief vor eurem Heldentum. Das deutsche Volk preist euch zu tausend Malen, neigt sich tief vor eurem Heldentum. Die großen Siege habt ihr mit erstritten, da schlingt um uns ein unzertrennlich Band. Wir danken euch für das, wie ihr gelitten, mit uns dankt das ganze Vaterland. Wir danken euch für das, wie ihr gelitten, mit uns dankt das ganze Vaterland. Großen Siege habt ihr mild erstritten, da schlingt um uns ein unzertrennlich Band. Wir danken euch für das, wie ihr gelitten, und mit uns dankt das ganze Vaterland, und mit uns dankt das ganze Vaterland.